Der Selbstmord aus Fabeln und Erzählungen von Christian Füchtegott-Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Selbstmord. O Jüngling, lern aus der Geschichte, die dich vielleicht zu Tränen zwingt, was für bejammernswerte Früchte die Liebe zu den Schönen bringt. Ein Beispiel wohlgezogener Jugend, des alten Vaters Trost und Stab, ein Jüngling, der durch frühe Tugend zur größten Hoffnung Anlass gab. Den zwang die Macht der schönen Triebe, Klimenen zärtlich nachzugehen. Er seufzt, er bat um Gegenliebe, allein vergebens war sein Flehen. Fußfällig klagt er ihr sein Leiden, umsonst Klimene heißt ihn fliehen. Ja, schreit er, ja, ich will dich meiden, ich will mich ewig dir entziehen. Er reißt den Degen aus der Scheide, und oh, was kann verwegner sein? Kurz, er besieht die Spitz und Schneide und steckt ihn langsam wieder ein. Ende von Der Selbstmord.